Betont versöhnlich gaben sich gestern Abend die beiden sachsen-anhaltischen Landespolitiker Holger Höfelmann und Jens Bulajan. Einen persönlichen Streit habe es zwischen ihnen nie gegeben, höchstens einen fachlichen, sagte Finanzminister Jens Bulajan. Es gibt nicht dieses persönliche Zerwürfnis zwischen uns beiden. Es gibt in der Sache unterschiedliche Meinungen und wir haben sie in manchen Punkten so weit getrieben, dass sie eine bestimmte Geschäftsebene verlassen haben. Aber dieses ständige Vermengen mit dem, da sind zwei, die können früh, wenn sie aufwachen, bis spät abends nur noch an das eine denken. Es ist nicht so. Zuvor konnte man allerdings einen anderen Eindruck gewinnen. So erst kürzlich auf dem außerordentlichen Landesparteitag vor 2,5 Wochen. Dort stritten sich die beiden heftig in aller Öffentlichkeit über die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl und über die Verteilung der Konjunkturmittel an die Kommunen. Bis schließlich Jens Bulajan seinem Landeschef Höfelmann, der zugleich Innenminister ist, an den Kopf warf: Der Holger, der hat viele Probleme. Der Kommentar traf die Genossen ins Mark und diente der Opposition als Steilvorlage. Die Linken und die FDP brachten kurz danach einen Misstrauensantrag gegen den Innenminister Höfelmann in den Landtag ein. Fachlich war in seinem Ministerium in den vergangenen Monaten einiges schiefgelaufen. Die Generalstaatsanwaltschaft kritisierte die Polizeireform. Hinzu kamen Pannen und Fragwürdigkeiten bei polizeilichen Ermittlungen. Auch gab es Kritik an der nicht korrekt durchgeführten Besetzung des neuen Rektorpostens an der Polizeifachhochschule. Doch auch im Hause des Finanzministers lief nicht alles reibungslos. Jens Bulajan steht zwar fachlich nicht in der Kritik, dafür aber menschlich. Sein hochangesehener Staatssekretär Christian Sundermann warf 3 Tage nach dem Landesparteitag das Handtuch. Es heißt, er sei entnervt gewesen über den Umgang seines Chefs mit Untergebenen. Stress, nächtliche Telefonanrufe, Wutausbrüche stehen auf der Tagesordnung. Manche in seinem Ministerium bezeichnen Jens Bulajan als Tyrannen. Ganz ähnlich sieht es Ministeriumssprecher Franz Stenner. Er gilt als einer der klügsten Köpfe in der Partei und verfasste nach Sundermanns Kündigung ein vertrauliches Diskussionspapier, das vorgestern an die Öffentlichkeit gelangte. Darin sagt Stenner, die SPD könne zu Recht stolz darauf sein, in den vergangenen Jahren Motor der Koalition mit der CDU gewesen zu sein. Doch 2 Wochen hätten gereicht, diesen Vorsprung zu verlieren. Stenner spricht beiden SPD-Politikern indirekt die Fähigkeit ab, die SPD in die nächste Landtagswahl in 2 Jahren zu führen. Der eine habe fachliche, der andere menschliche Defizite. Gestern Abend nun reagierten Holger Höfelmann und Jens Bulajan auf die Vorwürfe. Sie tragen an der Misere eine Mitschuld, bekundeten beide, geloben ab jetzt Besserung. Finanzminister Jens Bulajan. Wir können es nicht ungeschehen machen. Wir werden da auch nicht erstmal hier in zu tiefer Sack und Asche gehen, sondern wir werden das genau aufarbeiten, wofür wir verantwortlich sind. Wir werden das abstellen und wir werden versuchen, unseren Job da gut zu machen. Wie auch Partei davon zu überzeugen, dass das hier eben hätte nicht sein müssen. Das wissen wir. Aber Ende daran gemessen werden, also gerade auch wir beide, was in den nächsten Wochen passiert. Jens Bulajan und Holger Höfelmann unterstrichen beide ihr Interesse, als möglicher Spitzenkandidat für die SPD in die nächste Landtagswahl zu ziehen. Nach der Bundestagswahl im September will die SPD in Sachsen-Anhalt darüber entscheiden, welcher von ihnen es sein wird.